Clubding mit Florian. Und damit einen schönen Montagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Ladet euch jetzt schon mal die Liederkennungs-App bereit und dankt mir später dafür, denn heute haben wir definitiv ganz viele Peak-Time-Banger, die euch auf den Festivalsommer vorbereiten. Dazu noch ein geiler Mix von James Hype. Ihr seid also bestens versorgt mit den neuesten Hits aus dem EDM-Bereich. Wir starten gleich damit rein, und zwar Trick Pandemonio, der Olla-Remix. Was zeitweise so ein bisschen wirkt wie wildes Rumgedrücke auf Knöpfen, ist eigentlich ein ziemlich geiler Remix von Olla und dem Track Pandemie. Der ist auf Tricks Album Flora und Fauna erschienen. Der Track baut sehr schön auf, lohnt sich also durchzuhalten. Und direkt danach Jolie und Gesponia mit Carnival. Closing Track auf der Better Stay Away EP. Guter Mix aus Organic Travel Sounds. Für Peak Time vielleicht zu wenig, für eine gemütliche Runde zu viel. Irgendwie sowas für ein Warm-up. Damit starten wir rein. Und am Mikrofon ist der Florian. Servus. 22 Uhr. direkt so in ein brachiales Peak-Time-Set einflicken. Zero Problema. Der läuft demnächst auf irgendeinem Festival Dance Floor. Wenn nicht sogar auf jedem. Andrew Meller, habt ihr gehört, mit Burner im Club Ding. Die Sounds of the Underground für euch in the Mix heute mit den schönsten Hits aus EDM. Und Tony Romero, Cruzy und Attract ist jetzt mit dabei. Wir denken am Anfang, es wird so ein bisschen Disco, aber der Track bekommt, sobald der Beat einsteigt, so ab in den nächsten 15 Sekunden einen ganz neuen Vibe. Der geht ein bisschen mehr Richtung Tech House. Danach gibt's für euch Squire, My Name is Bob und Greta Levska mit Ice Cold. Auch mit toll anfangendem Beat. Wird definitiv gut, auch in diesem Falle. Greta Levska ist in Litauen geboren, in London aufgewachsen und lebt nun auf Ibiza. Dort hat sie in diesem Sommer jeden Montag eine Residency im Amnesia. Das ist mein Favorite Club und deshalb auch mein Favorite Tech in dieser Sendung. Lohnt sich die ganze EP übrigens. Club Jupiter heißt das Ding. Ist eine Investition. Gleich für euch im Club Ding. Track. Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Telesca, Ice Cold, hört ihr jede Woche einmal in Ibiza im Amnesia Club oder halt bei uns im Clubding. Jetzt für euch der zweite Teil des Booker Shade Reworked Pakets, kommt mit einem Remix von 8Ks und dem Track In White Rooms, anlässlich des, man höre und staune, 20. Jubiläums. Das ist übrigens eine Seltenheit, dass sich Artists so lange erfolgreich im Game halten und bis heute wirklich absolut ausverkaufte Welttourneen spielen. Absolut Chapeau, Happy Booker Shade, wir sind mit euch dabei. Danach gibt's für euch Karpovic und John Kay mit Inca Empire. Drei Worte hierzu, sehr gutes Sample. Der Track beginnt harmlos, der Beat baut sich zu einem Brett auf. Viel Spaß dabei gleich. We'll be right back. Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. We'll be right back. Unser Ding. Unser Ding. Club Ding. Live Mix. We'll be right back. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. drei Nummern am Stück gab's für euch. Gabba Came Up, Meeting. Das Label bezeichnet diesen Track als Production de Tour de Force, der Track gleichermaßen emotional geladen ist, durch die Liedmelodie aber wiederum auf einem dicht bepackten, pulsierenden Beat schwebt. Ich sag es anders. Dieses Ding hat Wumms. Oder es scheppert. Es kracht wie alte Betten. Irgendwie sowas halt. Dann habt ihr Renato Rattier gehört. Bryzer. Bedeutet so viel wie leichtes Lüftchen, muss ich sagen. Also wenn das ein leichtes Lüftchen ist, weiß ich auch nicht, wie sich der Sturm anhören soll. Und das, was ihr gerade im Ohr hattet, war Depeche Mode. My Cosmos is Mine im Anna Remix. Wirklich überraschend. Und Depeche Mode Fans haben gesagt, das ist der beste Remix eines Depeche Mode Songs seit Jahren. Eure Meinung dazu gerne an uns. Jetzt für euch James Hype eine Stunde lang in der Mix. Das Clubding hier. What we have is a brand new sound. What we have is a brand new sound. What we have is a brand new sound. What we have is a brand new sound. What we have is a brand new sound. What we have is a brand new sound. What we have is a brand new sound. What we have is a brand new sound. What we have is a brand new sound. What we have is a brand new sound. What we have is a brand new sound. Brand new sound. Brand new sound. Brand new sound. Brand new sound. Brand new sound. Brand new sound. Come on, everybody, let's all get down. What we have is a brand new sound. Brand, brand, brand new sound. What we have is a brand new sound. Brand, brand, brand new sound. What we have is a brand new sound. Brand, brand, brand new sound. To the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. Have me out like a light, hey. Like a light. Half a Xan, 13 hours till I land. Happy. life a zen. 13 hours till I land. Have me out like a light, babe. Like a light. Like a light. Like a light. Have me out like a light, babe. Like a light. I can have a zen. 13 hours till I land. Have me. Kick drums, kick drums, kick drums, kick drums, kick drums, kick drums.

unser Ding. Club Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Trouble. See how she dances and she sips. a Coca-Cola. She can't tell the difference, yeah. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. It's getting late now, hey now, enough of the arguments. She sips a Coca-Cola, she can't tell the difference, yeah. She can't tell the difference, yeah. She can't tell the difference, yeah. She can't tell the difference, yeah. She can't tell the difference, yeah. Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. on it and rock that thing. Get up on it and rock that thing. I get up on it and rock that thing. Get up on it and rock that thing. I get up on it and rock that thing. Get up on it and rock that thing. I get up on it and rock that thing. Energy, and the beat explodes in my head like chemistry. I speak clear when I talk, no typo. You gotta pick yourself up when the vibe's low. I'm in a place that's been up on a light show. I see the stage and I'm feeling like I might go. Look at the decks and it's someone that I might know. DJ, run it back like a cyclone. Ding. DJ Mix. Big bass and it's filling your energy. The beat explodes in my head like chemistry. I speak clear when I talk, no typo. You gotta pick yourself up when the vibe's low. I'm in a place that's spinning from the light show. I see the stage and I'm feeling like I might go. They got a decks and it's someone I might know. DJ spin it back like a cyclone. Cyclone, cyclone, cyclone. Spin it back like a cyclone. Go ahead and let this thing loose.